Es kann ja nicht jeder, nachdem er gezeugt hat, als wortkarger Forscher in der Wüste verschwinden und wieder zurück sein aus heiterem Himmel, gebräunt und gehärtet und so viel zu erzählen. Genau zu der Zeit, wo der Junge ein Mann wird, genau die Gestalt, die die Tochter sich träumte und die Mutter noch immer, das errötende Mädchen, so jung wie ein Apfel und Tränen aus Milch. Sie treiben getriebene Täter. Sobald sie beginnen zu bleiben, Verräter. Es kann ja nicht jeder, nachdem er gezeugt hat, die Zelte verlassen, die Erdumlaufbahn. Doch es wäre vielleicht nicht die schlechteste Lösung.